Ustad Gulab Khan, der Vater von Sultan Khan, hatte ursprünglich die Idee, seinen Sohn zum Sänger auszubilden. Gulab Khan hatte wenig Vertrauen in die Zukunft der Sarangi. Es ist ein schwierig zu stimmendes und zu spielendes Instrument und er hielt zu jener Zeit von dem Harmonium als Begleitinstrument ernstzunehmende Konkurrenz. Dass er dennoch seinen Sohn auf der Sarangi unterrichtete, erklärt sich daraus, dass viele der großen Gesangsmeister wie Abdul Karim Khan zunächst auf der Sarangi ausgebildet wurden, bevor sie in das Gesangsfach wechselten und dort erfolgreich wurden. Dass sich Ustad Sultan Khan seiner Qualitäten als Sänger wie als Instrumentalist sehr bewusst war, trotz seiner Bescheidenheit, die ihm eigen war, zeigt uns folgende Aufnahme. Wir hören nun einen Tumri. Es ist die Gesangsform der leichten indischen Klassik, aber gänzlich ohne Gesang, nur instrumental interpretiert. Und dennoch hat man als Zuhörer den Eindruck, als würde Sultan Khan zu einem singen. Thank you.

Sultan Khan bildete seinen Sohn Sabir Khan bewusst auf der Sarangi aus. Er war überzeugt davon, dass dieses Instrument selbst in der Popmusik einem Synthesizer überlegen sei. Er sollte Recht behalten. Sogar die Popwelt hat Sultan Khan Sarangi in ihre Songkreationen aufgenommen. So die britische Band Duran Duran. Diese Gruppe kommt aus Birmingham und wurde 1978 gegründet. Duran Duran verwendete Sultan Khan Sarangi Sound in Buried in the Sand. Es ist der 8. Track auf dem Album Medesaland und wurde von Capitol Records im Oktober 1997 in den USA veröffentlicht. Medesaland war das 10. Album von Duran Duran. In Europa ist es offiziell nie erschienen. Sultan Khan war genauso beheimatet in der indisch-elektronischen Musik wie in der indischen Klassik, instrumental gleichermaßen wie gesanglich. In diversen Ausgaben der Buddha Bar Serie findet sich seine Musik. Sultan Khan war auch Mitglied von Tabla Beat Science, eine Fusion-Band mit Zaka Hussein auf der Tabla und dem amerikanischen Bassisten Bill Laswell. Ich habe die Musik von Tabla Beat Science in unserer Sendung für indisch-elektronische Musik bereits vorgestellt. In den E-Music gibt es jeden ersten Montag im Monat auf Tide Radio in Hamburg und zweiten Donnerstag auf Radio Multikult FM und am vierten Samstag auf Freies Radio Salzkammergut in Österreich. Die Sendungen finden Sie im Archiv auf der Website www.imcradio.net/e-music. Wie sich elektronische Beats mit der indisch-klassischen Musik harmonisch kombinieren lassen, zeigt uns Sultan Khan mit einem Tarana. Es ist eine Kompositionsform des nordindischen Gesangs, in der Worte meist persischen und arabischen Ursprungs und einzelne Silben kombiniert werden, in einem mittleren und schnellen Tempo. Der Tarana ist heute in Indien sehr beliebt. Er wurde durch den Sänger Amir Khan populär, von dem auch Ustad Sultan Khan für seinen Vokalstil auf der Sarangi, dem Gayaki Ang, maßgeblich beeinflusst wurde. Der Tarana mit Ustad Sultan Khan findet sich auf der CD Rare Elements. Es ist ein Remix von C-Free Corporation. Diese Formation ist in Washington D.C. beheimatet und besteht seit 1996. C-Free Corporation hat sich mit seinen Mixen innerhalb der Szene der indisch-elektronischen Musik sehr gut etablieren können. We'll be right back. heutige Sendung, das Erbe von Ustad Sultan Khan soll mehr sein als nur eine Hommage an einen der größten Sarangi-Spieler unserer Zeit. Zum Ende der Sendung wollen wir auch die Frage beleuchten, wie es um die Zukunft der Sarangi bestellt ist. Doch im Jahre 2010 erhielt Sultan Khan den Padma Bhushan für seine Verdienste um die indische Musik. Der Padma Bhushan ist der dritthöchste Zivilorden Indiens. Von größerer Bedeutung als dergleichen Auszeichnungen ist, dass Sultan Khan in Indien dazu beitrug, dass die Sarangi eine allgemeine Wertschätzung erhielt, sowohl als Begleitinstrument, gleichberechtigt neben dem Harmonium und gleichermaßen als Soloinstrument. Die Sarangi hat sich mit Sultan Khan weltweit etabliert. Imran Khan, der Neffe von Sultan Khan, beschrieb mir das wie folgt. Ustad Sultan Khan öffnete für die Sarangi das Tor in die Welt. Durch das Einsickern von Sultan Khans Sarangi-Sound in moderne Genres wie der elektronischen Musik, Pop- und Filmmusik wurde das internationale Interesse nicht nur bei den Hörern geweckt, sondern auch bei Studierenden, um dieses anspruchsvolle Instrument zu erlernen. Die Sarangi, die wie kein anderes indisches Instrument der menschlichen Stimme so nahe kommt, wird besonders für die Gesangssolisten der indischen Klassik eine Herausforderung darstellen. Denn ein hervorragend ausgebildeter Sarangi-Spieler fordert von dem Vokalisten höchste Präzision. Insgesamt sind die Perspektiven für die Sarangi mit ausreichendem Nachwuchs in der Tradition von Sultan Khan sehr vielversprechend. Kommen wir zu unserem letzten Hörbeispiel. Sultan Khan war auch der Folklore Rajasthans zugetan. Das ist nicht verwunderlich. Sultan Khan wurde in der Nähe von Jaipur, ca. 300 Kilometer südwestlich von Delhi, geboren. Jaipur ist eine 3-Millionen-Metropole und Landeshauptstadt des Bundesstaates Rajasthan. Jaipur ist gleichermaßen Kulturzentrum und Industriestadt für Metall-, Textil- und Schmuckverarbeitung. In der Folkmusik von Rajasthan werden auch Raga-Formen verwendet, in Reinform oder in Kombination. Die Musiker aus Rajasthan werden darum auch innerhalb der Kreise der indisch-klassischen Musik sehr geschätzt. In Rajasthan nimmt man es mit dem strengen Regelwerk wie in der nordindischen Klassik aber nicht so genau. Die Musik wird hier nach einem harten Arbeitstag in dem felsigen Terrain und unter der brennenden Wüstensonne zur Entspannung aufgespielt. So viel hilft Musik zu sorgenfreien Momenten mit Tanz, Gesang und Puppentheater, aber auch um das Göttliche zu erfahren. In den Volksliedern Rajasthans werden Themen der Liebe und Trennung, des Heldentums und Patriotismus und des täglichen Lebens besungen. Und in Hymnen die Götter Gelob preist oder Geschichten über die Ritterlichkeit der Rajputenkönige erzählt. In Rajasthan sind professionelle Musikergruppen, die von Dorf zu Dorf ziehen, nicht selten. Die Sarangi, das Instrument von Sultan Khan, ist in Rajasthan innerhalb der Folkmusik weit verbreitet. Daneben finden wir auch typische Instrumente aus der indischen Klassik, wie die Shehnai, ein Oboe-ähnliches Blasinstrument, oder die Bansuri, die Bambusflöte. Und Perkussionsinstrumente wie die Tabla, das Mridangam oder die Kanchira, eine kleine Rahmentrommel aus Südindien. Aus der CD Rajarukesi and Folk Tunes singt und spielt uns Sultan Khan ein Folklorelied aus Rajasthan. Auf der Tabla wird er begleitet von keinem geringeren als Zakir Hussain. Dhimore Dhimore Dhimore Dhimore chale re chale re bayariya Dhimore chale re chale re bayariya sanara bayariya Dhimore madhiro chale हवा से मेरा दुपट्टा उड़ रहा है, मेरा पल्लू साड़ी का जो भी है वो उड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे शायद वो परदेश गए हुए थे, आ गए होंगे और मेरा सर का पल्लू वो उठा रहे हैं। ऐसा एक फीलिंग कवि ने कहा है, क्योंकि ये हवा उस साइड से आ रही है कि जहाँ वो गए हुए हैं मेरे वो। जीने दिशा से हारो पीऊ जी बसे हैं, उन दिशा से आवे ठंडी भाल। भाल भी हवा को ही कहते हैं, क्योंकि जो प्रांत की लैंग्वेज है वो हर 50 किलोमीटर कुछ ना कुछ चेंज होती है। बायरिया भी कहीं कहते हैं, तो हवा भी कहते हैं, खुशनुमा हवा उर्दू में कहते हैं। तो जिन दिशा से आवे भाड़, भाड़ का मतलब भी हवा है। जब अच्छी हवा चलती है तो आंखों में एक सुरूर पैदा होता है, एक मस्ती आती है, एक याद सताती है। जिन दिशा में भारो पीऊ जी बसे हैं, उन दिशा से आवे ठंडी भाल। क्या बात है, मारो डेरे